Empfindungen der Dankbarkeit beim Namensfest o Ihro Exzellenz der Frau Reichsgräfin von Hohenheim von Friedrich von Schiller von der Akademie. Ein großes Fest, lasst Freunde, lasst erschallen, ein schönes Fest weckt uns zu edler Lust. Lasst Himmel an, den stolzen Jubel hallen und Dankgefühl durchwalle jede Brust. Einst wollte die Natur ein Fest erschaffen, ein Fest, wo Tugenden mit Grazien harmonisch ineinander trafen und in dem schönsten Bunde sollten stehen, und dieses Fest aufs Reizendste zu zieren, sah die Natur nach einem Namen um. Franziskens Namen sollt es führen, so war das Fest ein Heiligtum. Und dieses Fest, ihr Freunde, ist erschienen. Euch jauchz ich's mit Entzücken zu, jauchzt, Freunde, jauchzt mir nach. Es ist erschienen und hüpft empor aus tatenloser Ruh. Heut wird kein Ach gehört, heut fließet keine Träne, nur froher Dank steigt himmelwärts. Die Luft erschallt von jubelndem Getöne, Franziskens Name lebt durch jedes Herz. Sie ist der dürft'gen Trost, sie gibt der Blöße Kleider, dem Durste gibt sie Trank, dem Hunger Brot. Die Traurigen macht schon ihr Anblick heiter und scheucht vom Krankenlager weg den Tod. Ihr Anblick segenvoll, wie Sonnenblick den Fluren, wie wenn vom Himmel Frühling niederströmt. Belebend Feuer füllt die jauchzende Naturen und alles wird mit Strahlen überschwemmt. So lächelt alle Welt, so schimmern die Gefilde, wenn sie wie Göttin unter Menschen geht. Von ihr fließt Segen aus und himmelvolle Milde auf jeden, den ihr sanfter Blick erspäht. Ihr holder Name fliegt hoch auf des Ruhmes Flügeln und Sterblichkeit feist ihr jeder Blick. Im Herzen thronet sie und Freudentränen spiegeln Franziskens holdes Himmelbild zurück. So wandelt sie dahin auf Rosenfaden, ihr Leben ist die schönste Harmonie, umglänzt von tausend tugendsamen Taten, seht die belohnte Tugend, sie. O Freunde, lasst uns nie von unserer Ehrfurcht wanken, lasst unser Herz Franziskens Denkmal sein, so werden wir mit niedrigen Gedanken niemalen unser Herz entweihn. Von der École de Demoiselles. Elysische Gefühle drängen des Herzens Saiten zu Gesängen, ein teurer Name weckte sie, schlägt nicht der Kinder Herz mit kühnern Schlägen der sanften Mutter freudenfest entgegen und schmilzt dahin in Wonne Melodie? Wie sollten wir jetzt fühllos schweigen, da tausend Taten uns bezeugen, da jeder Mund, da jedes Auge spricht, ist uns Franziska Mutter nicht. Erlauben Sie dem kindlichen Entzücken, sich Ihnen heute scheu zu nahen, o sehen Sie mit mütterlichen Blicken, was unsere innige Verehrung auszudrücken, wir Ihnen darzubringen wagen an. Erlauben Sie der schüchternen Empfindung für Sie, der Mütterwürdigste zu glühn, erlauben Sie die kühne, stolze Wendung, denn heute, heut dem Dank sich zu entziehn, wer Frevel, wer die sträflichste Verblendung. Wenn Dankbarkeit, die aus dem Herzen fließet, wenn der Verspruch, stets auf der Tugend Pfad zu gehen, wenn Tränen, die die sanfte Rührung gießet, wenn Wünsche, die empor zum Himmel flehen, o wenn der Seelen feurigstes Empfinden die Huld der besten Mutter lohnen könnten, wie ganz sollt unser Wesen nur Empfindung sein, nie sollten unsere Tränen nie versiegen, zum Himmel sollten ewig unsere Wünsche fliegen, Franzisken wollten wir ein ganzes Leben weihn. Doch wenn auch das Gefühl, das unser Herz durchflossen, bei aller Liebe reichlichem Genuss, womit sie, Edelste, uns übergossen, erröten und erlahmen muß, so hebt uns doch das selige Vertrauen. Franziska wird mit gnadevollem Blick auf ihrer Töchter schwaches Opfer schauen. Franziska stößt die Herzen nie zurück. Und feuervoller wird der Vorsatz uns beleben, dem Meisterbild der Tugend nachzustreben.